Herzlich willkommen bei meiner Radiosendung zu Weihnachten für Screen Mediacast. Ich bin Pierre Wöhl und ich begleite euch heute durch diesen Freitag, den 7. Dezember. Das war vorhin Ronny Mattes im Auftrag der Playback Sound GmbH mit Joy to the World. So, als allererstes möchte ich natürlich sagen, ich habe einen Gast bei mir. Aber das soll nicht weiter stören. Ich mache auch gleich mit dem nächsten Lied weiter. Aber als erstes geht es um Weihnachtslieder allgemein. Ich finde, Weihnachtslieder haben das ganze Jahr über eine Berechtigung, weil sie erstens eine gewisse Form der Freundschaft und Liebe zueinander in die Umgangsform der Menschen bringt, weil eine Studie hat bewiesen, die kam aus den USA, dass wenn ein ganzes Jahr lang Weihnachtslieder in den Pausenhallen von Gefängnissen gespielt werden, allgemein die Schlägereirate zurückgeht um knapp 110%. Das bedeutet, die Häftlinge behandeln sich sogar besser. Naja, was will ich denn davon von euch erwarten? Alle, die zuhören, sind hoffentlich meiner Meinung. Ich habe jetzt hier weiter ein paar Lieder. Ich habe was Neues rausgesucht, ein paar bisschen Altes aus dem letzten Jahr. Ich habe zum Beispiel aus dem letzten Jahr noch The Experiments mit Smells Like Christmas Spirit. Aber das kommt relativ zum Ende. Ich habe dann noch von einem Art Kelly Family Pendant dann noch zwei Lieder, dann von einer russischen Instrumentalband und dann gleich noch von einem ziemlich guten amerikanischen Sänger, Mac Ishan, ist aus England, aus Schottland in die USA gereist, beziehungsweise umgezogen, ausgewandert. Und dann habe ich auch noch ein spanisches Lied, das ich kaum aussprechen kann, genauso wie die russischen Lieder. Aber als erstes wünsche ich euch viel Spaß mit Michael McEachern, oder ja, Ishan, mit It's Christmas. 4 Minuten 6, dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Smoke from the chimneys is filling the air. It's warming the homes of Ashwood and Blair. I walk to the beat of the carolers' carols. It's Christmas. Everyone's bundled up in their clothes. Stocking caps, scarves, and three-layer coats. Old friends and strangers are brushing elbows. It's Christmas. Oh, old Saint Nick and baby Jesus. Baking cookies, a Charlie Brown Christmas is playing on TV. Home's where the heart is, and that's plain to see when it's Christmas. Oh, an old Saint Nick and baby Jesus. Spirits and life. front yard, hanging the lights. I've been by your side, helping since I was a child. I still feel like one when December arrives and it's Christmas. And it's Christmas. Das war It's Christmas von Michael McEachern. Jetzt habe ich ein weiteres Lied für euch im Anschluss. Angeli Missionari Santuari, Always Christmas, Angeli Miss You. Viel Spaß. Christmas is working with the heart stop. So, da bin ich wieder für euch mit neuesten News und allem drum und dran, wie es zu einem ordentlichen Technik-Podcast gehört. Und natürlich habe ich für euch das Neueste vom Neuesten für die neuen Sachen für Weihnachten. Natürlich bietet Google mal wieder was Neues an. Zum Weihnachtsgeschäft veröffentlicht im September die erste News von dem Nexus 4. Es beinhaltet Google Now Android 4 und kostet um die 349 Euro. Preise können schwanken, je nach Einstellung. Ob mit 8 oder 16 GB, 32 GB Variante wird nicht angeboten, genauso wenig SD-Karten Einschub. Das nächste Gerät von Google ist das Nexus 10. Das ist immer noch ausverkauft, immer noch nicht verfügbar. Das kostet 399 Euro, hat keine 3G-Version wie das Nexus 7 es hat, aber dafür kostet die 32 GB-Version 100 Euro mehr. Wir haben hier eine HD-Auflösung. Die Auflösung beträgt eine Pixeldichte von ungefähr 2560 mal 1600 Pixeln, ist größer als ein Retina-Display von der Schärfe her. Das Nexus 10 hat 2 GB Arbeitsspeicher, Micro-USB, Micro-HDMI, ein Kopfhöreranschluss, GPS-Barometer, Gyroskop-Umgebungslicht, ein Kompass, ein Beschleunigungsmesser und Mikrofon. Project Butter läuft auf Jelly Bean nicht sehr flüssig, da es doch etwas ruckelt, wie einige Reviews von deutschen Unboxern zeigen. Als nächstes habe ich für euch eine News um Apple und Samsung, die guten alten Bekannten, die sich immer noch um Patente streiten. Es ist Zeit für Frieden, genau richtig zum Weihnachtsgeschäft. Da soll es endlich so sein, dass ungefähr die Hälfte aller Klagen von Apple zu Samsung kurzzeitig aufgehoben werden, damit Samsung am Weihnachtsgeschäft teilhaben kann. Und das ist doch mal was Gutes. Endlich ein Samsung-Tablet, das so ähnlich aussieht wie ein iPad, auch in Deutschland. Dann Google Plus, beziehungsweise Google macht das gleiche wie Facebook mit den neuen Gruppen. Was heißt neu? Die gab es schon früher, aber sind erst 2012, Ende 2011, Anfang 2012 richtig dazugekommen, die Facebook-Gruppen. Und jetzt gibt es das auch für Google Plus, und zwar die Communities. Ich gebe euch dann weiter ans nächste Weihnachtslied. Das ist, wie gesagt, von dieser Familie, die ich so schön genannt habe. Und ihr Name ist, ja, das hat mal wieder toll gelöst. Genau, die Trachiat Family oder Trachiat Family, This Christmas. Viel Spaß, ich bin gleich wieder für euch da. Entspannt euch und ich habe gleich neue News für euch. Wanna get to know you better. I wanna know you better. This Christmas. As we trim the tree, how much fun it's gonna be together. I wanna know you better. It's Christmas. Fireside is blazing bright, and we're caroling through the night. And this Christmas will be a very special Christmas. Christmas for me. what the high's gonna be. What's under the Christmas tree for me? Very special Christmas is what I hope it'll be. Get a chance to see my family tree. I gotta give thanks, I'm still breathing. It's Christmas time in Bahama and we celebrating holiday seasons. Reasons, the kids fighting over who's cheating. Please bless the food so we can start eating. Watch a couple of games, see what teams get defeated. No room for dessert, granny said I was a sweetness. Can't believe this, speechless. Gotta call cousin, tell him that they should see this. And this Christmas will be a very special Christmas. For me, oh yeah. Have yourself a Merry Christmas. Oh, oh, oh yeah. Have yourself a Merry Christmas. Have yourself a Merry Christmas. Have yourself a Merry Christmas. Have yourself a Merry Christmas. Have yourself oh, a Merry Christmas. Yeah, yeah. Have yourself a Merry Christmas. Chilling with the family. Have Daddy, mama, them and you and me. Opening gifts, granny gave to me. Just got me all the macaroni and cheese. Take me some. So, da bin ich wieder. Ich werde da passend, wie gesagt, zum Weihnachtsgeschäft. Das werde ich heute noch öfters sagen. Metallica streamt bei Spotify. Das bedeutet, ihr könnt bei Spotify jetzt endlich auch Metallica kaufen und hören. Eine Prognose sagt, dass das iPad noch in 4 Jahren den Tabletmarkt dominieren wird. Ich bin da nicht ganz so zuversichtlich, weil Android-Tablets sind auf dem Vormarsch und wenn Apple nicht bald wirklich was Positives macht, dann wird das auch nichts mehr. Das Positive kommt nämlich jetzt. Tim Cook hat nämlich gesagt, dass die Apple wieder Geräte in den USA fertigen will und mal gucken, was Apple sich daraus verspricht. Für alle, die einen neuen Drucker kaufen wollen zu Weihnachten, besser warten, bis Brava seinen neuen Drucker rausgebracht hat. Der kann nämlich im Querformat drucken, weil es schneller geht. Also, ich bin gespannt, was und wie schneller das wirklich ist, weil der Schreibkopf muss ja von DIN A4 Breite auf DIN A4 Länge etwas länger schreiben. Ob das wirklich eine Zeitersparnis ist? Ein Zeitersparnis ist, weiß ich nicht. Und ja, dann auch wieder passend zum Weihnachtsgeschäft gibt es so ein neues Gerät für das iPhone. Und zwar ist es von einem ist es das iPhone, also so wie Eis, Weihnachten, nur Englisch. Und ich werde dazu Foto und so weiter alles noch mit in den Blog-Eintrag reinpacken. Aber man kann das in verschiedenen Farben bestellen. Hier in der Vorschau ist es jetzt rosa. Und man kann das iPhone da reinstopfen. Und wenn man angerufen wird, wie ein normales Kabeltelefon, also was noch richtig mit Schnur und Drehscheibe war, dann einfach hören. So. Dann gibt es gleich nochmal eine App, die ich euch vorstellen möchte zu Weihnachten für alle Android-Telefone. Und als nächstes ist diese russische Band dran mit ihren 2 Liedern. Und zwar ist es Bok Si Rotzi und Zisjash Vibilijem von Payo. Viel Spaß damit. Bis gleich. Thank you. So, das war dann auch schon, das waren die Russen, sag ich mal, mit ihren Liedern. Und jetzt die App, kleine App-Vorstellung passend dazu. Nämlich gibt es für Android eine App, die heißt Snowfall Free Life Wallpaper. Und mit dieser App kann man sich dann Weihnachten aufs Handy holen und einfach mal Bäume, die sich bewegen, mit Schneeflocken als Live-Hintergrund einrichten. Dieser fungiert dann auch im Sperrbildschirm. Und natürlich habe ich dann jetzt Russen auch in meiner Box. Ich höre gerade wirklich eine russische Stimme in meiner Box, obwohl ich nichts abspiele. Da, hier muss irgendwo ein Platz sein. Egal. Hat man gerade gehört. Dann als nächste News, Samsung Galaxy S4, also die neue Variante von Samsung, die soll mit einem unzerstörbaren Display kommen. Laut Reuters könnte das Samsung Galaxy S4 mit einem biegsamen und unzerbrechlichen Display auf den Markt kommen. Diese Project J genannten Bestrebungen könnten zu einer Revolution im Smartphone-Markt führen. Der grundsätzliche Formfaktor der Geräte wäre zwar identisch, ein biegsamer Schirm könnte aber zu deutlich extravaganteren Modellen abseits des Mainstreams führen. Ja, das stelle ich mir komisch vor. Ein Smartphone als Armband. Das hätte doch Style. So, dann habe ich soweit meine News durch. Dann kommen wir auch gleich schon mal zum Ende. Ich habe hier noch gleich ein Lied, aber irgendwo hatte ich dann noch die News. Muss ich mal raussuchen. Ach genau, was ich noch sagen wollte. YouTube hat auch passend zu Weihnachten das neue Design ausgerollt. Das konnte man seit September teilweise schon aktivieren, manuell über Cookies. Aber jetzt ist es aktiv. Das ziemlich blöde ist, dass wenn man sich eingeloggt hat und man direkt auf aktuelle Videos landet und nicht auf meine Abos. Also ich möchte eigentlich direkt immer nur meine eigenen Abos sehen und nicht irgendwelche Werbesachen und nicht alle Aktivitäten, sondern nur Uploads. Da muss man sich dann halt durchklicken und zufrieden geben mit. Ich weiß nicht, wie Google das mit seinen Google Plus Communities, also den neuen Gruppen macht, aber das kann doch mal was Schönes werden. So, dann habe ich auch schon das nächste Lied für euch. Das ist etwas heiterer, genauso wie das Lied danach. Und damit verabschiede ich mich auch schon mal von euch allen da draußen für diese Weihnachtssendung. Ist nicht ganz eine Stunde geworden, sondern nur eine halbe Stunde. Aber dafür viel neue Lieder. Das ganze Ding kommt dann am Wochenende online. Ihr könnt es Montag dann dementsprechend runterladen. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Jetzt kommen The Experiments mit Smells Like Christmas Spirit und die Treasured Family mit We Wish You Merry Christmas. Das Lied hat auch einen schönen Abschluss, weil ich wünsche euch eine frohe Weihnacht. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Got cold on Christmas.